wie es weitergeht. Nacken, Dreck und Bart zerstört. So manchen guten Rat von euch hätte ich wohl besser erhört. Ich werde euch für ewig dankbar sein. Bin stolz, dass ihr meine Freunde seid. Und ich soll immer so bleiben. Für alle Ewigkeit, für alle Ewigkeit. Freunde, so nenne ich euch. Wahre Freunde, dieses Lied ist nur für euch. Wahre Freunde, dies ist an euch der Dank. Wenn ihr mich einmal brauchen solltet, reiche ich euch meine Hand, reiche ich euch meine Hand. Weiter durchs Leben gehen. Man wird ja auch älter und sich vielleicht nicht mehr so oft sehen. Nur eines, das verspreche ich euch, unsere Wege auch hingehen. Sollte es sogar die Hölle sein, ich werde immer zu euch stehen, immer zu euch stehen. Wenn ihr mich einmal brauchen solltet, reiche ich euch meine Hand, reiche ich euch meine Hand.